Donner ließ sich dann früh pensionieren und ab 2010 hatten auch die unterschiedlichen Wohnadressen ein Ende. Donner zog zu mir nach Newburyport. Es war ihre Entscheidung. Erst dachte ich, sie wünschte sich einfach mehr Nähe, was auch zutraf, nur ahnte ich den genauen Grund nicht. Warum war mehr Nähe plötzlich so wichtig? Der ganze Umzug dauerte eine Woche. Dann, an einem strahlenden Samstag im Oktober, bat sie mich zu einem Spaziergang entlang der langen Trockenmauer, die mein Grundstück vom Merrimack River trennt. Hand in Hand warteten wir durch das raschelnde Herbstlaub mit seinem charakteristischen Zimtaroma, das so schnell verfliegt, wenn die Zersetzung einmal begonnen hat. Es war wirklich ein traumhafter Nachmittag mit prachtvollen Wolkengebilden vor stahlblauem Himmel. Ich sagte, sie habe wohl abgenommen, sie sagte, das sei richtig. Sie sagte, das komme daher, dass sie Krebs habe. Da ich befürchtete, dass mich die Bilder von den Geiern, wie sie Ellie zerfleischten, nicht einschlafen ließen, durchsuchte ich Gregs umfangreiche Hausapotheke, ein kleiner Hypochonder war mein Freund schon immer, nach einem geeigneten Schlafmittel und stieß auf einen Restbestand von 4 Tabletten mit Zolpidem, allerdings schon im Mai 2018 abgelaufen, was mir aber egal war, ich nahm trotzdem gleich 2. Wenn sie wirkten, umso besser, wenn nicht, blieb immer noch der Placebo-Effekt. Am Ende schlief ich wunderbar traumlos durch. Ich erwachte am nächsten Morgen gut erholt schon um 7 Uhr und beschloss, meinen üblichen Morgenspaziergang zu machen. Dass der Weg an der Stelle vorbeiführte, wo Ellie gestorben war, nahm ich in Kauf, weil ich die Rattlesnake Road nach Norden ja schlecht für den Rest meines Aufenthalts meiden konnte. Ich zog Shorts und Sneaker an und ging ins Erdgeschoss, um die Kaffeemaschine anzuwerfen. Gregs Auffahrt endete auf einem großen Hof an der Seite des Hauses und durch ein Fenster am unteren Treppenabsatz hat man einen guten Blick darauf. Ich war genau 2 Stufen vom unteren Ende der Treppe entfernt, als ich plötzlich zusammenfuhr. Draußen auf dem Hof stand der Kinderwagen. Ich traute meinen Augen nicht. Wie war das möglich? Das konnte nur ein trügerisches Schattenspiel sein. Allerdings leuchtete die Morgensonne den Hof restlos aus. Es gab keine Schatten, bis auf den einen, der von dem Kinderwagen geworfen wurde. Kurzum, der Kinderwagen war da, war vorhanden, war real. Mehr als der Gegenstand selbst bewies es seinen Schatten. Schatten existieren nicht ohne einen Festkörper, der den Sonnenstrahlen den Weg versperrt. Nach dem ersten Schock kroch die Angst in mir hoch. Jemand war hier gewesen, irgendeine niederträchtige Person hatte den Kinderwagen hier abgestellt, um mich zu verstören. Und was soll ich sagen, die Rechnung ging auf, zumal ich keine Ahnung hatte, wer so etwas tun sollte. Zane und Canavan, die beiden Polizisten, konnte man wohl ausschließen. Mr. Ito dürfte mittlerweile von Mrs. Bells Tod erfahren haben. Solche Neuigkeiten verbreiten sich in Käffern rasend schnell. Aber er entsprach ganz und gar nicht dem Typ sadistischer Spaßvogel. Und sein Sohn, nun ja, der verschwendete seine Zeit lieber in der Traumwelt des Internets. Es gab also nicht die üblichen Verdächtigen, doch darauf kam es nicht an. Was mich wirklich beunruhigte, war die Tatsache, dass mir jemand im Schutz der Dunkelheit, wie Heftromanschreiber formulieren würden, bedrohlich nahe gekommen war. Hatte ich wenigstens die Tür abgeschlossen? Ehrlich gesagt, ich wusste es nicht und war darüber mehr geschockt als sauer. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in diesem Moment den 2. Vornamen meiner verstorbenen Frau gewusst hätte. Ich lief nach vorn zum Eingangsbereich. Nein, alles zu. Ich kontrollierte die Terrassentüren, ebenfalls abgeschlossen, schließlich die Hintertür mit Zugang zur Garage. Auch sie war zugesperrt. Was zumindest bedeutete, dass niemand im Haus gewesen war, um dort seine mitternächtliche Horrorshow fortzusetzen. Das hätte eigentlich eine Erleichterung sein sollen, war es aber nicht. Also doch einer der Polizisten, dachte ich. Zane hat ja die Schlüssel zu Mrs. Bells Garage an sich genommen. Das war zwar folgerichtig, aber für mich nur schwer nachzuvollziehen. Zane wirkte so solide und seriös, und dumm war er bestimmt auch nicht. Und man durfte auch mal die Frage stellen, ob der Schlüssel wirklich nötig war, um an den Kinderwagen zu gelangen. Wahrscheinlich nicht. Das Schloss war so schlicht, dass es sich schon mit einem Kleiderbügel oder einer Kreditkarte überwinden ließe. Ich trat hinaus auf den Hof, um mir den Kinderwagen genauer anzusehen. Vielleicht hatte der Eindringling ja eine Mitteilung im Stil drittklassiger Thriller hinterlassen. Du bist der Nächste oder hau ab und verschwinde dahin, wo du hergekommen bist. Sowas in der Art. Aber Fehlanzeige, dafür fand ich etwas weit Bedrohlicheres. Auf den Sitzen lagen zwei Shorts, eine gelb, die andere rot, aber es waren nicht dieselben wie am Tag zuvor. Und natürlich auch zwei T-Shirts über den Rückenlehnen, ebenfalls neu. Ich wagte nicht, sie anzufassen und musste das auch nicht, die entscheidende Information stand nämlich groß auf der Brust, Tweedledum und Tweedledee. T-Shirts wie gemacht für Zwillinge, nur dass die Zwillinge, die sie einst getragen hatten, lange tot waren. Eine weitere Frage war, wie ich jetzt mit dem verdammten Kinderwagen verfahren sollte. Ich merkte, wie der erste Schreck allmählich der Verärgerung wich. Danke, dass du mir den Morgen versaut hast.